Gerda und Thomas sind sich schon einig geworden über ihre Hochzeitsreise. Sie planen eine Route durch Oberitalien nach Florenz und wollen etwa 2 Monate abwesend sein. Aber es werden schließlich 7 Monate daraus. Gerda führt mich in den Tempeln und den antiken Kunstwerken umher, als ob sie hier zu Hause wäre. Ich zeichne einige der Säulen ab, damit wir später einmal solche Imitationen davon an einem eigenen Haus anbringen können. Meinst du, ich sollte mir das leisten? Ein eigenes, neues Haus? Du musst es dir leisten, Tom. Schon wegen der Kinder. Betsy Buddenbrook lässt sich in ihrem Ankleideraum von Mamsell Jungmann die Haare richten. Das Haar der Konsulin zeigt an den Wurzeln und vielleicht etwas weiter schon Spuren des Alterns. Dem muss dezent abgeholfen werden, und die diskrete Ida ist bei der Anwendung des Färbemittels behilflich. Während dieser Prozedur liest Toni ihrer Mutter den Brief des Flitterwöchners vor. Italien ist so recht ein Land für mich, in dem ich leicht verbummeln könnte. Ah, Ida, du reißt mir die Haare aus. Entschuldigung. Dabei habe ich gerade geheiratet, um ein geachteter Bürger zu werden. Ja, ja. Weißt du, was Gerda dazu gesagt hat? Thomas, du bist genauso wenig ein Bürger wie dein Bruder Christian. Wie kommt sie denn dazu, sowas zu sagen? Sie kennt ihn noch gar nicht.